Hallo, ihr seid bei Herzblutfreier Szene, der Berliner Runde und das bei den freien Radios in Berlin-Brandenburg. Und ihr hört entweder im UKW auf 88,4 oder 90,7, je nachdem, ob ihr in Berlin oder in Potsdam seid, oder im Stream unter fr-bb.org, was steht für Freie Radios Berlin-Brandenburg, fr-bb.org. Wunderbar, haben wir die ganzen Daten eingesammelt und ich freue mich sehr, Thomas, dass du ganz von dem deutschsprachigen Ausland zu uns zugeschaltet bist. Ja, ich habe mich nach Luxemburg zurückgezogen, bin gerade auf Tour und sitze hier in der Bastille in Neumünster, nicht Bastille, sondern so ein altes Kloster, was auch mal Gefängnis war und so und heute Künstlerwohnungen beinhaltet. Ah, genau. Deswegen bist du in einer Zelle, verstehe. Ja, genau. Wenn es ein bisschen hallig klingt, liegt es daran, weil tatsächlich in dicken Steinmauern. Ja, schön, dass wir senden. Ja, und wir haben einen Gast. Ist das toll. Ist er bei dir auf dem Schoß oder bei mir? Nein, wo ist er? Auch in ganz woanders. Hallo Roland, grüße dich. Ja, hallo ihr beiden, ich sitze in Berlin. Ja, Corona-konform, alles schön weit getrennt. Weiter geht's bald gar nicht. Absolut, genau. Absolut. Mit Maske vor Mikrofon. Ja, fangen wir doch mal an mit, also Roland Drescher ist so, um das mal, das Publikum weiß das ja noch nicht. Einer der Lichtgestalten der deutschen Impro-Szene, oder? Altvorderen. Ich habe vor kurzem, jetzt gab es einen Bericht, ein kleines Feature bei mich, da hieß es, ein Urgestein der Impro-Szene. Das fand ich auch krass. Schöne Formulierung, genau. Ja, was natürlich aber stimmt, weil du machst das ja schon seit, weiß ich nicht, 1990 oder so? 30 Jahre, ja, sind genau, dieses Jahr sind es 30 Jahre. Ich weiß das Datum nicht ganz genau. 91 ging es los, ja. Also über 30 Jahre im Prinzip schon. Und das war von der Historie Deutschlands gesehen wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Also das erste Impro-Theater ging, glaube ich, 84 los. Ja, ich weiß 84, ob das die Springmaus schon war. Ja. Genau. Ich würde mal sagen, es war so die Anfang der 90er, die Ursuppe des Impro-Theaters, so wie wir es heute verstehen, ja. Und das war jetzt nicht nur wir alleine in München, sondern es gab ja, ich glaube, 5 oder 6 Gruppen, die sich letztendlich zeitgleich formiert haben, nichts voneinander wussten. Und das war ein spannendes Phänomen, als dann beim ersten Impro-Festival in Dortmund von Emscher Blut organisiert, alle voneinander stießen und dann plötzlich gab es das große Erstaunen, da gibt es noch andere, die sowas machen. Und es war schon ziemlich crazy. Ja, vielleicht so über diese Geschichte könnten wir auch nochmal ein extra Thema machen. Machen wir heute nicht. Heute haben wir ganz andere Pläne. Wir gucken nicht zurück, sondern wir gucken in die Zukunft. Haben wir uns mal überlegt. Die Zukunft. Was man halt so macht, ne? Mit den Altvorderen. Man fragt sie darum, wie die Zukunft aussehen soll. Die weisen Alten. Genau. Ja, schön, dass wir auf diesen Berg gestiegen sind. Aber bevor wir ins Thema richtig einsteigen, lasst uns doch einmal dieser Sendung, ihrem harten Korsett folgend, in die Rückschau-Rubrik wechseln. Denn wir haben eine hehre Tradition, dass wir am Anfang der Sendung mal zurückblicken. Habt ihr im Januar was geschaut? Habt ihr Kunst genossen? Freie Kunst oder auch unfreie Kunst? Ja, also ich leider nicht. Es ist Asche und Schande auf mein Haupt oder wie auch immer man das sagen will. Aber nichts dergleichen habe ich live gesehen. Es ist ja auch nicht einfach. Also ich glaube auch, dass es tatsächlich gar keine Schande ist, sondern man kann ja auch streamen, weil ich habe auch es nicht geschafft, einmal irgendwie ein Theater zu betreten, um mir was anzuschauen oder ein Konzert. Ja, Bei mir war es ähnlich. Ich war die Hälfte des Monats gar nicht in der Stadt, habe mich zurückgezogen auf eine Insel und war in Rügen und von daher war da nichts. Und ich habe selber gespielt, aber Shows gesehen, nee, leider nicht. Was ich halt mir dann angeguckt habe, weil wir ja hier auch wieder über Impro-Theater reden, ist diese ARD-Miniserie Das Begräbnis, die ja improvisiert ist. Oder zumindest in Teilen. Also worum geht's? Ist bei Das Begräbnis tatsächlich genau das? Also ein Begräbnis, wo irgendwie so eine Familie oder zwei Familien aufeinandertreffen und dann halt sich so langsam die Auseinandersetzungen und natürlich die historischen Auseinandersetzungen da so entwickeln. Interessant ist, dass es einen unglaublichen Aufwand hier bei so einer Impro-Produktion mit sich gezogen hat. Also die haben, glaube ich, mit 50 Kameras gefilmt an, weiß ich nicht, 10 oder 16 Locations, also die alle sehr eng beieinander sind, so dass man eben immer hin und her wechselt zwischen Leichenschmaus, Begräbnis, irgendwie ein Hotel, allen möglichen Kram. Also die filmen die ganze Zeit, daten dann die Leute jeweils immer ab, was überall zeitgleich passiert ist an den Sets und spielen dann die nächsten Szenen. Und jede Folge ist aus der Sicht einer anderen Hauptperson. Also man sieht quasi in jeder Serie dieselben, ja, also dieselbe Zeitabläufe, aber aus anderen Blickwinkeln, und dadurch so nach und nach kommen eigentlich die Sachen erst ans Tageslicht, die da so drunter liegen. Und Roland, du hast gesagt, du hast da auch schon mit reingeguckt. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck so war. Also ich habe die erste Folge gestern reingeguckt. Ich habe viel drüber gelesen, letzten Tage natürlich im Vorfeld. Weil natürlich improvisiert, es wird ja, für uns ist es ja immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, wo ich mir denke, ja, okay, what's the point? Aber wenn ich das höre, wie komplex es ist natürlich jetzt, ich glaube, das ist schon ein spannender Schritt. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es ist wirklich ein anderer Spielstil, und selbst ich als Impro-Mensch bin mir nicht sicher, ob mich das wirklich fesselt. Also das hat sowas, ich weiß nicht, ob das an den Spielern liegt, das sind ja alles, ne, bekannte Gesichter, die man da sieht aus der ARD, und aber es hat immer sowas von, da ist für mich so ein Nimbus von, wir sind mal extrem locker. Und ich weiß nicht, ob das nur so rüberkommt oder ob das so eine Attitude ist. Das würde mich interessieren. Aber ich werde mir sicher die weiteren Folgen nochmal angucken. Also ich fand halt die erste Episode auch relativ lahm. Da passiert halt wenig. Da fallen einem irgendwie gerade so diese ein bisschen mehr pappigen Figuren doller auf. Also da ist halt, keine Ahnung, so ein Coach, und der ist halt so dermaßen aus dem Klischeetopf, das tut halt richtig weh. Manch andere sind halt auch so ein bisschen mit Overacting und Klischee dabei. Andere Figuren finde ich schon besser und gesettelter. Das wird aber in so Episode 2 und 3, die ich jetzt gesehen habe, so ein bisschen schöner, weil man dann doch in diese Figuren mehr eintaucht. Und dann fangen die halt auch an, blöde Dinge zu machen. Und das eskaliert so ein bisschen. Also eigentlich das klassische Ding, was wir im Impro machen, nach der Plattform in diese Raising the Stakes Geschichte zu gehen, machen die da auch. Und dann nimmt das halt auch Fahrt auf, so ein bisschen. Und ich kann mir das ganz okay angucken. Also ich finde, das ist halt, trotzdem sieht das super nach deutschem Fernsehen aus. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, also es verändert sich ja gerade so ein bisschen. Ne? Also ich finde, das deutsche Fernsehen prinzipiell nimmt gerade so ein bisschen an Fahrt auf. Ne? Also muss ich schon auch mal eine Lanze für brechen. Ne? Also von daher muss man diese Bemerkung auch mal immer wieder überdenken. Ne? Ja, das stimmt. Wobei manche von den hochgelobten Serien, die ich jetzt auch alle so gesehen habe, weil in meiner Partnerschaft deutsche Serien total angesagt sind, und ich war früher sehr, sagen wir mal, eher amerikanisch orientiert oder cineastischer orientiert. Und zu Anfang war ich sehr entsetzt, und man gewöhnt sich so ein bisschen da dran. Aber ja, letztendlich, es gibt ein paar wirklich tolle Serien jetzt auch aus Deutschland. Das ist gar keine Frage. Es gibt aber auch welche, die gehypt sind und nicht so toll sind. Ich würde mal noch die andere Frage stellen, sozusagen, was ist eigentlich der Mehrwert, dass es improvisiert ist? Weil wenn sich jetzt ganz viele Leute zusammensetzen und eine Geschichte improvisieren, die eben ein einem guten, geschriebenen, ja, Familiendrama oder wie auch immer gerecht wird, weil sie eben erstmal die Figuren einführen, Plattform bauen und dann lernt man sie immer weiter kennen und die Sache eskaliert. Fragt man sich ja schon, warum schreibt man das dann nicht einmal gut auf? Dann hat man es einfach präziser auch am Anfang. Man muss eben die Lahmheit nicht ertragen. Was wir ja in der Improvisation haben, wenn wir das auf der Bühne machen, ist, dass Leute eben dabei sind bei diesem Schaffensprozess, uns über die Schulter schauen und eigentlich ja die ganze Zeit mit erschaffen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich was Improvisiertes sehe und weiß, was der Startpunkt war, die Vorgabe, die Inspiration, dann baue ich ja ständig sozusagen irgendwie, also ich leiste ja geistig einfach eine kreative Arbeit mit, die ich mich frage, wenn es dann aufgenommen ist, diese Skizze, ist das, also bleibt da der Reiz des Improvisierten erhalten? Oder ist es dann doch eher so, dass man denkt, dann streicht und kürzt und strafft jetzt nochmal und dann nehmt es auf? Also ich frage mich halt, ob das tatsächlich das Improvisierte und das Konservierte, was ja dann Fernsehen ist, ob sich das nicht einfach diametral widerspricht. Da bin ich voll bei dir, weil ich meine, das ist mit der Grund, warum, glaube ich, viele Formate, die es im Laufe der vielen Jahre gab, es gab, ich weiß nicht, wie viele Piloten gedreht wurden von Sendern zu Impro-Serien, ja, und auch selbst im Comedy-Bereich. Ich finde, es hat nur dann Mehrwert, wenn man diesen Entstehungsprozess, wie du schon sagst, mitbekommt, ähnlich wie im Theater, ne? Also wenn das sozusagen ein Teil des Rahmens ist. Und es gibt ja so auch im Kinobereich einige Bemühungen. Ne? Jakob Lass zum Beispiel dreht ja sehr viel, ne? Andreas Dresen und so weiter, die arbeiten mit viel. Aber da hat es so ein Underground-Feeling. Wenn die ARD das mit riesen Aufwand macht und bekannten Gesichtern und 50 Kameras, stelle ich mir wirklich die Frage, wozu? Ja, wenn es so ein bisschen was von, ne, von Handkamera live entstanden hat dann, und diese Live-Entstehungsmoment auch rüberkommt, Teil des Konzeptes ist, dann kann ich das nachvollziehen, ja. Also es gibt ja auch die Kollegen in Hamburg, Hidden Shakespeare, Mignon hat eine Filmfirma gegründet vor ein paar Jahren, Hidden Hitchcock. Und die haben ja zweimal, das, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, die haben ja zweimal für Filme den Max-Ophüls-Preis bekommen und haben jetzt im März die nächste Premiere von Landjäger, heißt der neue Film. Ich habe da mit Kirsten gestern erst drüber gesprochen. Also ich habe auch einmal davon gesehen und da kriegt man das mit. Das ist auch so ein, ne, da kriegt man mit, das entsteht was im Moment. Man guckt da rein, das hat schon fast was Voyeuristisches. Ne? Ja. Dann finde ich das richtig. Ne? Da macht das richtig Spaß. Ja? Abgesehen davon, dass man sich eine Menge Kosten spart. Ne? Also was ich mir halt vorstellen kann, also jetzt haben die halt so ein Ding, das ist schon... Also du siehst es dem nicht an, dass es spontan ist. Die Optik ist tatsächlich, kann total mithalten mit irgendwie sämtlichen anderen Produktionen. Und das Schöne ist, du siehst ja dann in den späteren Folgen auch wirklich zum Teil Ausschnitte von derselben Szene und nochmal aus anderen Kameras und dann wird dir das erst bewusst, wie krass das gedreht wurde. Und du siehst aber aus keiner Perspektive, dass da irgendwie Kameras sind. Also die haben das. Da ist, glaube ich, eine Menge Planung hinter. Was die halt könnten, wäre wirklich im Grunde tagesaktuelle Dinge da drauf zu packen. Ja. Was aber jetzt hier in dem Fall nicht so passiert, sondern das ist halt klassischer Dramastoff. Ja, das ist doch schon mal was für unser Zukunftsthema heute. Ja. Ja, aber dann, also wenn wir sowieso nichts weiter zurückzublicken haben, dann lass uns doch hier gleich einfach in unser Hauptthema schwenken. Aber ich habe sie noch nicht gesehen, die ARD-Serie. Was würdet ihr jetzt jemanden, der auch so ein bisschen mit der deutschen Serienproduktion fremdelt, raten? Ja, probier's. Nein, guck, spare dein Leben. Nee, also ich fand's jetzt, also guck zwei. Guck nicht nur eins, und dann entscheide. Das ist doch mal ein guter Ratschlag. Guck zwei und dann entscheide. Das sollten wir als Werbung für ganz viele Formate machen. Sehr schön. Ja, was ist denn unser Thema heute? Wir wollten über die Zukunft des improvisierten Theaters sprechen. Oder habt ihr euch im Vorgespräch auf was anderes geeinigt? Nö, eigentlich nö. Schon. Also natürlich würden wir vielleicht erstmal ein bisschen drauf eingehen, was Roland so macht, um mal so einen Eindruck davon zu bekommen. Seine Expertise mal ein bisschen nach vorne stellen, damit es auch klar ist, warum wir ihn eingeladen haben, ja, und wen wir hier eingeladen haben. Was für Stars. Ja. Roland, stell dich doch mal vor. Stell dir vor, wir kennen dich nicht. Du hast jetzt 90 Sekunden Zeit. Oh, der berühmte Elevator-Pitch. Roland Drescher. Pitch. Okay, wir drücken auf den Knopf und los geht's. Es läuft. Ja, wir haben ja schon eingangs gesagt, dass ich seit 30 Jahren mit Impro-Theater beschäftigt bin. Und was, glaube ich, wichtig ist jetzt zu meiner Person ist, ich sag mal so, ich bin ein Produkt der Theaterpädagogik. Also ich bin sehr spät zum Theater gekommen. Und über eine theaterpädagogische Arbeit, ne? Ich war dramatisches Gestalten, zweiter Bildungsweg. Und das heißt, für mich war Theater immer eine Spielwiese, nenne ich das, ein Lernfeld, wo ich einfach Dinge ausprobieren konnte, gemeinsam mit anderen. Das hat mich immer fasziniert. Mir ging es gar nicht darum, den großen Hamlet zu spielen, an der Rampe zu stehen, irgendwann auf einer großen Bühne, sondern eben so dieses Lernvermittlungsfeld Theater. Und ich habe Theaterwissenschaft und Psychologie und Pädagogik in München studiert, wo uns auch Impro passiert ist, ne? Also Anfang der 90er. Und insofern habe ich Impro-Theater erstmal als Labor verstanden und dass das dann relativ schnell Anfang der 90er auf den Bühnen zündete und abging wie Rettich, das hat uns alle ziemlich überrascht, weil das war einfach die Zeit. Und ich habe auch meine Magisterarbeit zu dem Thema geschrieben über Rezeption des Impro-Theaters in den Anfang der 90er, was eher so eine kultursoziologische Betrachtung war. Also die Zeit war reif, interaktive Theaterform. Und insofern habe ich das immer wieder auch als Ausprobierfeld für mich erleben können. Und ich habe ja eine Gruppe mitgegründet, Fast Food Theater. Wir waren ja in den ersten Jahren, ich würde mal sagen, so die erste Gruppe, die das professionalisiert hat im Sinne von, dass wir auch davon leben konnten. Ne? Also ich habe mein Studium abgeschlossen und war dann ganz froh, dass diese Uni rum war, weil ich im Prinzip schon dauernd unterwegs war und Apfelbäume mit Impro beglückt habe. Also das war eine sehr spannende Zeit. Wir haben dann eben viel Lehrerinnen eingeflogen, überwiegend männliche, fällt mir gerade ein jetzt, und haben da wirklich Kontakte aufgebaut. Also diese ganz internationale Szene hat damit zu tun gehabt, Anfang der 90er, Randy Dixon haben wir geholt zum Trainieren und dann haben wir die natürlich rumgeschickt auch. Genau, das heißt, für mich war das immer so ein Entwicklungsfeld. Da ging es immer darum, ne, wie geht's weiter, was passiert Neues. Und klar haben wir damit auch unser Geld verdient, auch mit Workshops und so. Und dann kam dann auch relativ bald auch die angewandte Improvisation dazu, wie wir es heute nennen, also die Anwendung von Impro-Techniken, Tools, Prinzipien im Business-Kontext außerhalb des Theaters. Die Theaterpädagogik hat sich die Impro eh schon lange geholt gehabt, wieder über Schultheaterszene in Bayern, wo ich lange gelebt habe, ja auch zum Beispiel. Da gab es eine große Verbreitung. So, und da habe ich immer mitgemischt auf verschiedene Plattformen, sowohl neue Formate entwickelt, ausprobiert, gespielt, aber auch viel unterrichtet und viel trainiert auch. Und so geht das über die ganzen Jahre. Ich habe natürlich noch viele Fortbildungen draufgesetzt, Schauspielfortbildungen. Und ich habe keine klassische Theaterausbildung, sondern immer nur über Workshops und Unterrichte. Und sonstige Trainerausbildung, Coachausbildung, was man alles so braucht mittlerweile. Genau, und da bewege ich mich heute noch. Ich habe dann vor 20 Jahren, bin ich dann bei Fast Food Theater ausgestiegen und habe dann ein neues Ensemble gegründet mit Birgit Linner zusammen. ISA 148, wie man den Namen entnehmen kann, in München. Und genau, und da haben wir sozusagen die Gelegenheit gehabt, da nochmal neu zu starten, auch mit einem neuen Team. Und ich habe damals an der Schauspielschule auch unterrichtet, wo ich sozusagen immer wieder neue Schauspielschüler hatte, die ich ins Ensemble reingenommen habe. Und dadurch haben wir sehr viel neue Formate entwickelt. Das war ein Ensemble, das meanderte zwischen 6 und 10 Spielerinnen, je nachdem, wer gerade zur Verfügung war. Im Kern waren es immer Birgit Linder, ich und mein Musiker Marc Schmolling. Genau, das ist ISO 148 und wir spielen heute noch als Linne und Drescher, als Duo mit der Birgit. Und da waren wir auch, ich glaube, seit 2002 spielen wir als Duo schon. Und das ist aus der Not geboren, weil irgendwie für uns vom alten Ensemble keiner spielen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es halt zu zweit. Und Das ist ja auch mittlerweile so eine Bewegung geworden, dass der Trend ja zu kleineren Ensembles geht und so weiter. Also von daher, ja, ist das mein Spektrum. Heute unterrichte ich für Universitäten, für Unternehmen. Ich coach immer noch Impro-Gruppen, wenn es sich zeitlich irgendwie ausgeht. Bin immer noch auf der Bühne, natürlich jetzt deutlich weniger als vor Jahren. Ist nicht nur Corona-bedingt, das war vor Corona auch schon so. Ich hatte in Fast-Food-Zeiten Jahre, ein Jahr, wo ich fast 200 Auftritte hatte. Also das war extrem. Ja. Und das ist natürlich deutlich weniger geworden. Und das heißt, ich spiele jetzt immer noch überwiegend mit Isa in Augsburg und in München ab und an mal. Und mache aber so eigene Projekte, jetzt mein Solo-Format. Genau, dann habe ich jetzt mit Björn Harras eben ein Format entwickelt und die spiele ich dann in Berlin und bin Gast bei verschiedenen Gruppen. Also ich bin so, ich sag mal so ein freier, freispielender Impro-Mensch, den man buchen kann. Ne? Und die Ensemble-Arbeit ist für mich deutlich in den Hintergrund getreten. Jetzt langt's mal, ne? Bisher. Ja, waren auch ein bisschen mehr als 90 Sekunden, aber da war sehr gut. Der hing mal zwischendurch, der Aufzug auch zwischen Etage 3 und 4. Ja, man kann ja auch mal zwischendrin einfach 5 Knöpfe drücken, dann dauert die Aufzugfahrt länger. Genau. Ja aber irre, halt, wie lang. Genau, was mich auf jeden Fall super interessiert, glaubst du so ein Jahr mit diesen 200 Auftritten, dass das deine Spielweise verändert, also dass man mal ein so eine Zeit so ganz extrem viel spielt, dass das so ein Training ist, was allen gut tun würde? Nein. Also handwerklich vielleicht ja. Also weil was ich in der Zeit natürlich gelernt habe, ist wirklich professionell mich wirklich jeden Tag in eine Form zu bringen, dass ich zufriedenstellend oder gute Shows spielen kann. Das ist eine handwerkliche Sache, da wirklich fit zu sein auch. Ich war auch ein paar Jahre jünger, ne? Das ist noch eine andere, ist eine energetische Frage. Ich meine, wenn du nicht mehr weißt, wo du morgens aufwachst, weil du wieder in einer Kleinstadt bist oder sowas. Ja, das ist schön, dass du das so auch sagst, weil mir fällt das manchmal so auf, wenn man Leute sieht, die sehr stark oder auch aus der Schauspielerei kommen und Impro betreiben und irgendwie kein, ich sag das jetzt mal ketzerisch, Leben daneben haben, dass dann oft die Themen eben Backstage und also so selbstbezogen wie der Theater oder Schauspielerei werden. Und das ist dann halt auch einfach uninteressant. Also dann lieber mit jemandem, der im Hauptberuf ein Handwerk betreibt oder forscht oder was auch immer oder Lehrer ist und einfach ganz andere Lebenswelt zu verarbeiten kann oder hat auf der Bühne als jemand, der eben nur die Bühne als Lebenswelt hat. Deswegen, ich würde auch jedem immer empfehlen, seid für alles offen und ja, inspiriert euch. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ja, finde ich auch ganz spannend. Hab ich schon immer mal drüber nachgedacht. Und schön, dass ich das mal fragen konnte. Ja. Ja, aber das. Ja, absolut. Und deswegen meine Aufforderung ist immer an Schüler oder an Leute, denen man Workshop gibt, wenn du dich in einem Thema auskennst, dann bitte volles Kanonenrohr alles an Wissen auf die Bühne bringen und nicht zurückhalten, weil es eigentlich ja cool ist, wenn man mal jemand auf der Bühne ist, der ein Fachwissen oder ein ja, besonderes Wissen hat. Das ist ja inspirierend für alle, auch für mich als Mitspieler, wenn ich auch nur daneben stehe und fasziniert zuhören darf, aber da gehen ja Welten auf und deswegen sich selber dumm machen im Sinne von, ich spiele lieber jemanden oder lieber ein Thema, wo ich mich nicht auskenne, ist eigentlich schade, weil das ist vergebener, ja, kreativer Raum, so, ne? Ja, wobei ich eine andere Weisheit da auch immer sehr schön finde, wenn du nicht genau weißt, wie irgendwas funktioniert, dann mach's auf der Bühne noch komplizierter. So, dann das wirkt immer wie Fachwissen. Ja, es ist ja auch richtig, aber es ist natürlich total schön, wenn man sich eben in was hineintraut. Und wir kennen das wahrscheinlich alle auch aus Workshops, die man mit Leuten macht, die Anfänger sind. Und man erlebt sehr oft, dass dann jemand, was weiß ich, soll einen Kapitän spielen und der kann dann einfach nicht das Boot fahren so. Und man denkt, ja, das ist doch schade. Also klar ist jemand, der behauptet, ich kann das alles, hat eine höhere Fallhöhe. Das ist ja wieder dieses Raising the Stakes, was Marco vorhin schon sagte. Aber genau das, ja, also der wird ja nicht Kapitän, weil er der Blödeste in der Mannschaft ist, sondern er sollte ja schon der sein, wie zumindest. Er kann ja trotzdem an seiner Hybris am Ende scheitern, aber eben den Mut, Fachleute und Menschen mit Wissen zu spielen und mit Begabungen und Talenten, ja. Ja, das ist die Antwort, die ich immer gebe, wenn jemand sagt, was braucht man denn, um gut Impro spielen zu können? Ich sage, man muss nur zwei Sachen erfüllen, man muss alles wissen und alles können. Und wenn man das kann, dann kann man perfekt Impro spielen. Ansonsten muss man eben mit diesem Scheiter heiter zurechtkommen, so. Und das ist genau das Thema. Ja. Aber wir wollen ja ein bisschen die Zukunft gucken. Hast du über die letzten 30 Jahre, kannst du sagen, es hat sich was, es hat sich natürlich was verändert, aber würdest du sagen, was vor 30 Jahren war, das gibt's heute nicht mehr oder das hat sich durchgehalten? Also wenn wir dich jetzt mal so als den Historiker, den Zeitzeugen betrachten. Ja. Ja. Ich, nur mal für die Zuhörer, also um das einmal aufzuklären, Impro-Theater Kurzform, weil wir diese Begriffe immer mal sagen, ist eher so kurze Szene, man geht auf die Bühne, zwei Leute kriegen eine Aufgabe, spielt eine Szene in einem Restaurant und dann spielen die so 3 bis 5 Minuten. So, und dann stellt sich so eine Show zusammen, Theatersport, da gibt es dann eben 2 Mannschaften, die gegeneinander spielen, Bewertung vom Publikum, und Langform heißt dann sowas wie ein richtiges Theaterstück über 90 Minuten, teilweise mit ein oder mit mehreren Geschichten, aber eher in einem Zusammenhang gedacht. Nur um das einmal Disclosure oder einmal so Fußnote ran. So, genau. Ja. Ja. Ja. Darf ich da ein bisschen angeben? Es war übrigens meine Idee. Ja? Ich saß da als Operator am Skype. Ja. Nee. Doch, ja. Das gibt's noch. Ja? Ja, es ist schrecklich, aber. Naja, das ist ja das Second Life. Aber das hat so ein bisschen was von der Royal Shakespeare Company, die das halt, dass die Tradition am Leben erhalten. So, die spielen halt in 100 Jahren immer noch im Kostüm und die Original ist ja auch schön, oder? Ja. Und alles auch nur Männer, weil es halt damals so war. Ja, es, also ja, es ist, also manches ist ja auch irgendwie bizarr, was was man da so am Leben erhält. Kann ich nachvollziehen. Ich finde auf jeden Fall das Thema, dass jetzt so diese, das Mischen der Kunstformen durchaus ein Update ist, was ich auch spannend finde. Also es gibt ja auch das Thema Zeichner auf die Bühne holen oder jetzt so mit Schattenrissen war in Halle nochmal zu sehen. Und es ist schon, da gibt es schon viel cooles Zeug. Ansonsten, ja, so Technikeinsatz, also ich finde, das ist auch nur so ein Teilaspekt, also dass man das so mit reinmischt. Also so, ich habe auch diese KI-Shows gesehen, wo sie halt mit Robotern gespielt haben oder eben mit so künstlichen Intelligenzen, die dann per Ohrhörer dann zu einer Person auf der Bühne übertragen wurden, die quasi dann nur die Sachen, die die KI sagt, wiederholt hat, um das eben als Repräsentation auf die Bühne zu bringen. Und das ist ganz spannend, was da so alles geht, auf jeden Fall. Aber darf ich mal ketzerisch in diese Sache mal hineinfragen? Weil, also man könnte es ja auch anders betrachten und sagen, gut, es haben immer mehr Leute das Virus bekommen von Improvisation. Es gab mehr Workshops, es gab mehr Gruppen, es wurde mehr ausprobiert. Leute haben mehr Formate entwickelt mit unterschiedlichsten Ansätzen, auch um sich abzusetzen von anderen Gruppen oder ja unter ihren Bedingungen besser zu spielen. Aber hat sich das Impro-Theater auch in einer gewissen Hinsicht kulturpolitisch professionalisiert? Also ich versuche das mal zu beschreiben. Es gibt halt Gruppen, die professionell arbeiten, die davon auch leben können, die das eben auch einsetzen im Businessbereich von eben Moderation, Tagungsbegleitungen, was auch immer, Business-Theater. Die aber auch Häuser füllen. Aber was sozusagen, wenn man das jetzt mal in die Kunstszene trägt, das ist ja eine eigene Art von Theater, über die wir da reden. Aber es ist halt nicht in den Theatern so angekommen. Natürlich wird improvisiert im Theater, aber in dieser Sinn von sehr stark, während jedes Abends wird der Zuschauer eben als Ausgangspunkt mitgenommen in die Improvisation. Das findet ja in den etablierten Häusern nicht statt, was aber zum Beispiel mit dem dokumentarischen Theater oder sowas, das Rimini-Protokolle macht oder so, ja stattgefunden hat in den letzten 10, 20 Jahren. Und ich frage mich so ein bisschen, also es gibt eben diesen Graben zwischen dem Stadttheater, nenne ich das jetzt mal, oder dem sozusagen öffentlich geförderten institutionellen Theater und diesem improvisierten Theater. Also es hat ja immer noch so ein bisschen den Anklang von diesem Bar-Keller-Comedy. Also ich erlebe das eben, wenn ich in Theater komme und sage, ich mache sehr viel improvisiertes Theater, da wird man doch ab und an noch so ein bisschen angeguckt, als wäre man gerade in die falsche Kantine abgebogen. Und ich frage mich sozusagen, warum schafft das Impro nicht? Weil wir sind doch eigentlich, haben in den letzten Jahren sehr stark gelernt, dass es keine Konkurrenzveranstaltung ist. Also Gruppen arbeiten mehr miteinander, man trifft sich viel stärker auf Festivals. Es gibt ganz viele tolle Festivals, es gibt ganz viele Crossover-Projekte. Aber warum sozusagen schaffen wir es nicht, in die etablierte Kulturszene? Ja. Ja. Ja. Ja. Aber hat das vielleicht. Aber ist es nicht tatsächlich, ist es eine Frage von Professionalität oder ist es eine Frage von, also es läuft halt jedes, es hat ein bisschen das Stück Improvisationstheater, das ist es ja nicht. Ne? Also ich kann auch ja richtig mieses Theater an einem Ensemble-Stadttheater sehen, wo die Schauspieler untertemperiert sind, die Regie einfallslos und der Abenddienst unvorhanden oder so. Also ich kann ja durchaus auch in einem Theater sitzen und richtig schlechtes Theater sehen und keiner geht ja raus und sagt, naja, Theater, das habe ich jetzt erlebt, das mache ich nicht nochmal, sondern man sagt dann halt, an dem Theater ist schwierig oder okay, ich möchte keine Inszenierung mehr von XY sehen. Und haben wir nicht verpasst, sozusagen eher zu sagen, Improvisationstheater ist wie Tanz einfach eine oder wie Musiktheater eine Untersparte von Theater und eigentlich vielmehr unser Publikum daran zu gewöhnen, also an den Formatgedanken und an den Gruppengedanken zu sagen. Also es gibt Formate wie Stücke. Ja, man kann einen Theatersport sehen oder ein Kammerspiel oder ein, weiß ich nicht, eine Show mit Bildern. Und man kann dann eben in ein Theater gehen, wo die Kritiken gut sind, was weiß ich, zu Emscher Blut oder zu Fast Food oder zu wem auch immer. Ja. Und dann kann man aber auch sagen, okay, ich habe jetzt Impro-Theater gesehen in Hinterposebuckel bei der Gruppe Die Uninspirierten und das war einfach nicht so gut. Und es war halt ein schlechtes Theaterlebnis. Also ich glaube, haben wir eigentlich eher verpasst, sozusagen besser zu kommunizieren, was wir da tun. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Aber heißt es nicht, dass wir am Ende eigentlich einen Verband bräuchten oder ein, ja, irgendwie eine Lobbyorganisation, die genau das kulturpolitisch versucht zu ändern und zu sagen, ist die Impro-Landschaft ist so wie die Theater- oder Tanzlandschaft zwischen professionell und semiprofessionell und Amateure und die muss einfach auch, oder redet mit den Jurys in den Theateranträgen, dass das kein, dass das nicht nur U, das genau U ist, sondern auch E sein kann und sein sollte. Sehr gut. Ja. Ja. Ja. Ja, ich glaube, es gab sogar welche zur WM oder so. Ich hätte noch eher noch so eine andere Sache. Meines Erachtens können so eine Fernsehformate tatsächlich wieder so einen Unterschied der Wahrnehmung machen. Und da rede ich jetzt nicht von dem deutschen Fernsehen, sondern mal von diesem Netflix-Geschichte, wo die halt wirklich ein Bühnenstück abgefilmt haben oder so drei sogar, also diese Middle Ditch und Swartz Langform. Und das, glaube ich, ist sowas, was tatsächlich eine Aha, sowas geht mit Impro auch Reaktion schafft. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, der Bernhard Ohrhecker hat mal in einem Interview gesagt, das ist aber auch jetzt schon bestimmt 10 oder 12 Jahre her oder so, ewig, dass die Privaten sich nicht an Improvisiertes rantrauen, weil sie nicht genau wissen, ob es lustig, also ob es einen guten Gag, den direkt vor der Werbung gibt, den es ja braucht, damit die Leute wieder einschalten. Und deswegen steigen die da schon aus und Netflix ist halt nicht, braucht das nicht, kann das einfach zeigen, 45 Minuten ohne Unterbrechung. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Businessmodell, was das ermöglicht hat. Ja. Wenn nicht über diese Radiosendung, über was sonst? Ja, wir kommen so langsam zum Ende, weil die Zeit läuft davon. Aber wenn du so mal noch, jetzt hast du ja in die Vergangenheit oder wir haben in die Vergangenheit geschaut, noch mal so 10 Jahre in die Zukunft guckst, hast du einen Wunsch wie oder eine Befürchtung? Ja. Ja, das ist doch ein perfektes Schlusswort, oder? Ja. Marco. Genau, dann huschen wir sofort aber noch schnell zum Ausblick. Habt ihr denn noch Empfehlungen für den Februar? Also, da ich selber auf der Bühne mit Premiere stehen werde, ich werde nichts sehen und auch deswegen empfehle ich was man sich mitnehmen kann. Ich empfehle mal einen neuen Podcast von Ziron und Parke, das ist nämlich auch ein Impro-Duo, was darüber spricht, warum sie zu zweit auf die Bühne gehen. Da gibt's den Follow the Fear Podcast. Folge 1 und 2 sind schon draußen. Auf jeden Fall hörenswert. Und Roland, hast du schnell Empfehlung. Noch was? Okay, wunderbar. Ja, dann heißt es nur noch schnell sagen Tschüss. Goodbye und vielen Danke. Dank, Roland. Danke dir, Roland. Ciao.